Live aus Graz. Artist Profile. Mizuki and Chronic. Graz. Hello, Mizuki da von der Schallware Crew aus Graz. Ich habe heute die Ehre, ein Back-to-Back mit Chronic zum Besten zu geben, der nicht nur hinter den Decks meine bessere Hälfte ist. Wir leben beide in Graz. Chronic veranstaltet unter dem Label Impulsiv, aber auch im Raum Gmunden DMB Partys. Zur Schallware ist zu sagen, dass es unseren Verein schon seit 10 Jahren gibt. Wir haben letztes Jahr auch unser Jubiläum gebührend gefeiert. Und ich bin eigentlich fast seit Beginn an dabei. Musical Style. Ich für meinen Teil liebe liquiden DMB. Je nach Uhrzeit und Veranstaltung darf es dann aber auch etwas deep und jungeliger werden. Favorite Location. Unsere bevorzugte Location ist nach wie vor definitiv der Forum Keller, wo wir auch die meisten unserer Events veranstaltet haben. Der Club für alle, die Underground lieben und richtig gute Soundqualität. Das ist auch definitiv mein Lieblingsclub in Graz, vor allem für die Größe unserer Veranstaltungen. Natürlich liebe ich aber auch die Postgarage, das Parkhaus, die Urt und Kasematen. Mit der Boga im Speziellen verbinden mich unendlich viele gute Erinnerungen. Mizuki & Chronic, herzlich willkommen bei FM4 Unlimited, dem Spezialtag der DJs und Clubs hier im Forum Stadtpark in Graz. Mir ist ein Baby versprochen worden. Wo ist das Baby? Ich habe gesagt, ihr nehmt das Baby mit. Spazieren. Ja. Die brave Oma. Ah, sehr gut. Ihr seid ein Paar, ihr habt ein Kind bekommen zum bestmöglichen Zeitpunkt. Ja, was anderes hätte man 20 machen sollen, oder? Stimmt. Gleichzeitig, die Liebe zur Musik ist ja ungebrochen. Und natürlich. Ich gehe jetzt einmal auch davon aus, dass ihr einiges zu erzählen habt. Wie ihr euch kennengelernt habt zum Beispiel, vielleicht war das ja auch irgendwie so, hat das ein bisschen mit Musik zu tun gehabt. Wann lernen sich eigentlich 2 Drum-and-Bass-DJs kennen? Normalerweise ist es nicht üblich. Also auf nicht einer Drum-and-Bass-Party. Doch, okay, is it like that? Wir so sprechen über eure Musik und auch über Schallware, das Label, das euch gemeinsam verbindet, das Veranstaltungslabel. Aber ich würde sagen, jetzt gleich einmal geht's los mit einer liquiden Portion Drum-and-Bass, oder? Unbedingt. Okay, let's roll it. Moment, da habe ich was vorbereitet. Artist Profile. Mizuki and Chronic. Nein. So, also so chaotisch darf es sein, aber... Rewind. Rewind, genau. Achtung. FM4 Unlimited. On the decks. Mizuki und Chronic. Jetzt geht's. Okidoki, hit it. Stop thinking about the moment that I answered the call. I cried 1,000 tears, maybe more. There's no words, there's no words. And I keep forgetting and remembering at the same time. Going round the day in my mind. There's no words, there's no words. Maybe if it believes in. This life is precious and we'll bring it right to season. Damaging, crazy like padded cells. Mining and I do it well. Go deeper than endoscopics. I typically twist the topics, spit it till it ricochets. 50 shades of higher grades. I can hear you breathing. Now welcome to hunting season. We go back. Toxic culture got me stealthy like assassin. My people, them, they make things work. Good souls, we make things work. You came to me with the biggest of heart. We can make ourselves into everything we are. The changes have been loud and profound. I won't let anybody try and bring you down. They can leave you here, leave you here. They can leave me here, leave me here. They can leave me here. Misuki in the Mix bei FM4 Unlimited, Tag der DJs und Clubs. Ich muss euch kurz beschreiben, was ich sehe, wenn ich da beim Fenster rausschaue. Ich sehe eine riesige Wiese im Stadtpark. Die Leute sitzen im Grünen. Es ist wie beim Picknicken. Und dann dieser Sound dazu. Wisst ihr, was ich wahnsinnig gerne machen würde? Ich würde jetzt gerne am liebsten ein fettes Soundsystem nehmen, auf die Terrasse stellen und die Boys and Girls da unten beschallen. Das wäre jetzt so mein Traum. Und ich kann euch auch was sagen. Diese Musik, die gerade läuft von Misuki, das wäre wirklich der perfekte Soundtrack für diesen Freitagabend auf dieser Wiese vor dieser Tür. So, der Übergang ist geschafft. Wir stressen unsere DJs ganz schön, aber das muss leider sein. Es ist Radio, es ist keine Clubnacht, aber it's as good as it gets. Und so nahe, wie wir zu den Clubs kommen. Misuki, du spielst wirklich gerade einen sehr geschmeidigen Sound, du kannst aber auch anders. Und ich würde gerne wissen, weil Drum and Bass kann schon auch ein Minenfeld sein, eine Drum and Bass Nacht. Wie machst du das mit der musikalischen Direktion bei einem Schallwareabend? Wie ist da das Verhältnis zwischen, sag ich mal, fast Sun and Bass, Liquid Drum and Bass zu ja, Watsche mit Fuß Drum and Bass, wo es echt gnadenlos zur Sache geht? Gute Frage. Ich glaube, wir sind dafür bekannt, dass wir sehr spontan sind und gut aufs Publikum reagieren im Großen und Ganzen. Ich glaube, wir können variieren, sind aber trotzdem dabei. Wir teilen uns das ein, wer am Anfang spielt und wer am Ende spielt. Und jeder hat aber trotzdem eigentlich freie Wahl und macht, wie er will. Also es läuft eigentlich immer gut. Wir sind eher flexibel, würde ich mal sagen. Alles klar. Was ich auch noch nicht gesagt habe, ist, dass du und Chronic nicht gleichzeitig auflegen, back-to-back, sondern ja. Du hast jetzt deinen Slot, circa noch, ich würde sagen, 10 Minuten, ein bisschen weniger, dann übernimmt Chronic. Und dann würde ich auch gerne kurz noch über Schallware sprechen, jetzt als Label und auch über Frauen im Drum and Bass, bevor du dann übergibst an deinen Partner. Ein Herzensthema. Weil das ist nämlich auch ein Thema, das wirklich immer wieder besprochen gehört, weil gerade Drum and Bass finde ich schon verglichen mit House oder Techno eine Szene ist, wo noch was geht, oder? Okay. Stimmt, ja, auf jeden Fall. Ich störe dich nicht weiter. Noch kurz für euch, die ihr zuhört, zwei Hinweise. Erstens, alle Playlists des heutigen Tages auf unserer Website. Und falls ihr da gerade vorbeischaut, könnt ihr euch ansehen, wie es bei uns aussieht. Parallel zu unserem On-Air-Event haben wir auch einen Videostream auf fm4orf.at. On the decks, Misuki und Chronic, Graz. Simplest things wanted to give and receive. Love is true wealth and supreme knowledge. Watching trees flourish, writing freedom the unseen published. Make you feel like we couldn't, cause life is medicine. No rewind or editing, depending on your heart rate or place that your head is in. Live in the moment, you are your own opponent. Cause time's always precious, please be careful how you're holding. Cause life is medicine, no rewind or editing, depending on your heart rate or place where your head is in. Live in the moment, you are your own opponent. Cause time's always precious, please be careful how you're holding. Do you ever think of sunshine? When it's been waiting for a lifetime. Thank you. 4. Unlimited. Tag der DJs und Clubs. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe gerade die romantischste Übergabe in einem DJ-Set gesehen. Ihr seid live dabei bei Mizuki und Chronic. Partner in Real Life, Partner in Crime. Wir sind aus Graz bis um 21 Uhr. Mizuki hat jetzt an Chronic übergeben in the mix. Shoutout an Martina aus Graz, die schreibt, die sind der Wahnsinn. Und sie meint damit Misuki und Chronic in the Mix, hier bei FM4 Unlimited. Chronic, magst du uns einen kurzen Einblick geben, so nur ein paar Namen droppen, was du gespielt hast in den letzten Minuten? Kannst du dich noch erinnern? Ja, kann ich mich noch erinnern. Mostly Classics, Comics läuft gerade. Ja, Comics. Remix von Comics. Ja. Logistics, ja. Also die üblichen Hospital Records verdächtigen. Total. Misuki, wie war das bei dir in deinem Set vorher? Was war da? Ich habe die neue EP von Alex Perez auf und runter gespielt. Bisschen näher zum Mikrofon. Entschuldigung, ich habe die neue EP von Alex Perez auf und runter gespielt. Super. Bin ein voller Fan von ihm. Bei mir sind immer Red Eyes dabei, Rhea, neuer Track, No Words, die neuersten Sachen. Super, ja. Alles in der Playlist danach, genau. Auf FM4ORF.at. Darf ich dich noch kurz fragen, weil wir es vorher angesprochen haben, Sichtbarkeit von Frauen im Drum and Bass. Du hast doch Workshops gemacht, jetzt hast du natürlich andere Prioritäten, ihr beide habt andere Prioritäten, ihr habt ein junges Baby, aber da gibt es noch Luft nach oben, oder? Vor allem im Drum and Bass. Auf jeden Fall, es gibt in jeder Stilrichtung, glaube ich, Luft nach oben. Also Frauen brauchen viel mehr Sichtbarkeit, es braucht viel mehr Frauen in der, im Auflegen, in der elektronischen Musikszene. Ich habe Workshops gemacht, es hat auch Nachfrage gegeben, war einfach irgendwie schwer zu organisieren neben der Arbeit, was auch sehr schade ist. Ich hoffe, dass ich mit dem wieder widmen kann. Und Eva Moska, die dann später kommt, hat übrigens bei uns diesen Workshop gemacht. Wirklich? Über so einen Workshop oder über so eine Convention zusammengekommen, was richtig cool ist. Das ist super cool. Ja. Ja, voll. Also so schließt sich der Kreis, genau, heute voll. Auch an diesem FM4 Unlimited Tag der Grüße DJs richtig aus und Clubs hier in Graz. Dankeschön. Lassen wir Chronic noch weiterspielen. Ungefähr, wir haben, glaube ich, noch so um die 13, 14 Minuten. Hit it! Cool. Unlimited. 24 Stunden. DJs only. Der Videostream auf fm4orf.at. Georgia, sie schreibt, die sind top, die erinnern mich an meine All-Sold-Out-Nächte einer Drum-and-Bass-Heritage-Veranstaltung from back in the days. Das ist der Sound von Chronic on the Decks gemeinsam mit Mizuki. Es ist schon fast wieder Zeit, dass wir uns verabschieden und es ist ein Wahnsinn, jede Stunde vergeht noch ein bisschen schneller. Danke für euren Sound, zwei Fragen noch zum Abschluss. Die Comeback-Party von Schallware mit euch als musikalischen Direktorinnen, Direktoren. Was ist die erste Platte und wer sind die Special Guests? Money is no object. Erste Platte sicher von Caliber. ich würde sagen, False to You, eine Nummer, die ich heute nicht mehr spielen habe können. Caliber, sie wäre sicher auch auf jeden Fall unser beider Favorite Act, würde ich jetzt einmal behaupten. Würde auch, glaube ich, der Main Act sein, ja. Ja, okay. Auf jeden Fall. Right Eyes würde ich gerne holen. Jenna and the Cheese als Band wäre super geil. Drum and Bass Band? Ja. Okay, so wie also London Electricity. Prinzipiell ja. Mit Akustikversion Band und Seven würde ich schon seit langem gerne mal holen. Viel zu underrated, finde ich. Okay. Also sehr cooler Act, finde ich. Mhm. Hast du noch wen? Stimme ich vollkommen zu. Okay. Absolute Agreement im Hause Mizuki und Chronic. Dankeschön für diese unglaublich exzellente Stunde. Liquid Drum and Bass und auch ein paar Ecken und Kanten drinnen. In ein paar Minuten kommen zwei Artists aus Graz, die selbst produzieren, spielen, live auftreten und Partys machen. Der wunderbare Dero und der fantastische Mr. Chris Chronic. Wieder ein komplett anderes musikalisches Thema. Zufälligerweise treffen Chronic auf Chronic, das hätte ich mir auch nicht gedacht. Zwei Artists in Graz mit dem gleichen, zumindest Nachnamen. Und wieder ein komplett anderes musikalisches Thema an diesem 24-Stunden-Tag der DJs und Clubs. Und eine weitere Stunde, die ihr nicht verpassen wollt. Mein Name ist Christian Davidek, die FM4 News. Als nächstes, keep it locked with FM4. Ich bin total begeistert.